Ich bin ein Königsreiter, Höhesteiger, kämpfe wie ein Löwe weiter, schließe meine Augen, denn ich will so gut wie möglich meistern. Meister, und ich verberge meine Tränen. Meine Tränen? Denn die soll auch keiner sehen. Aha. Ey yo, sag mir, wie lang geht das weiter? Was? Denn ich hab grad angefangen und weiter. Ich hab aufgegeben, glaub nicht leben. Dicker, ich beraus mich eben. Hänge auf den Straßen, du kannst mich wieder da draußen sehen. What? Und ich find keinen tieferen Sinn. Tieferen Sinn? Denn es ist mein Leben, Mann, wo will ich hin? Was mich tötet, alles Lüge. Deine Liebe und Gefühle, Mann, ich bleibe auf dem Boden. Also gib dir keine Mühe. Ist es Hass, ist es Liebe oder war es einfach Triebe? Es ist nicht mehr von Bedeutung, es ist nicht mehr von Bedeutung. Keine Kraft, keine Ziele, nein, im Gegenteil nur Liebe. Es ist nicht mehr von Bedeutung, es ist nicht mehr von Bedeutung. Was ich mach, wie ich fühle, diese Worte, alles Lüge. Es ist nicht mehr von Bedeutung. Es ist nicht mehr von Bedeutung. Diese Nacht, die mich tötete, bis hin, da mich so fühlte. Es ist nicht mehr von Bedeutung. Es ist nicht mehr von Bedeutung. Was, was, was? Liebe, waren es Träume oder Ziele oder Überblick? Ich hier alles, weil ich über Treue schiebe, weil ich meine Leute liebe. Trotz der Krise im Herz, doch ich koche nicht vor Wut. Ich hab nen niedrigen Herz. Geh mal beiseite, Laie, ich weiß, ihr wollt nicht teilen. Seh Gespenst hinter jedem Fenster, sehe Kreaturen, die dein Leben ändern. What? Es gibt der Krise hier nen Namen. Jeder Ort hat einen Waren, man muss nur dafür bezahlen. Das hätte nicht gedacht, dass ich das mach, man rappen kann. Doch jeder Dicker ist doch keine Wissenschaft. Wissenschaft. Doch die meisten tun ja so, doch wenn ich eure Scheiße mal laut höre, dann häng ich über'n Klo. Ist es Hass, ist es Liebe oder war es einfach Triebe? Es ist nicht mehr von Bedeutung, es ist nicht mehr von Bedeutung. Keine Kraft, keine Ziele, nein, im Gegenteil nur Liebe. Es ist nicht mehr von Bedeutung, es ist nicht mehr von Bedeutung. Was ich mach, wie ich fühle, diese Worte, alles Lüge. Es ist nicht mehr von Bedeutung, es ist nicht mehr von Bedeutung. Diese Nacht, die mich tötete, bis hin, da mich so fühlte. Es ist nicht mehr von Bedeutung, es ist nicht mehr von Bedeutung.